sure. Hallo. Sind wir online? Are we on air? Sechste Homie Show, Hackyard Bangout Session. Ist alles live wie im Leben. Ich kann jetzt gar nicht so richtig einschätzen, ob hier was ankommt. Irgendjemand im Chat vielleicht, der die Hackyard Bangout Session gerade hört, kann ja mal ein Feedback geben. Ja, heute ist der Janis zu Gast mit dem Schlagzeug, was ihr im Hintergrund hört. Und es ist wirklich in der Wohnung, das Schlagzeug. Vielleicht schaffen wir es heute, die Untermieter und Übermieter in die Wohnung mit dazu zu holen. Das gibt natürlich dann ein Statement auch von denen. Und Anton ist auch noch vorbeigekommen, Freund vom Janis, und er spielt den Bass. Natürlich noch Dr. Thunderdope, gibt die Hoffnung nicht auf am Mikrofon. Und ja, Liquid Crystal Retarder hält sich heute retarded zurück, weil ich ganz viele Knöpfe vor mir habe, die bedient werden wollen. Vielleicht spiele ich immer mal hier und da eine Rille zur Pille. Ja, viel Spaß. Drummer Bummer tonight. Drummer Bummer. Kein Scheiß, einer wird das später noch drüber berichten. Wir sind jetzt beschäftigt mit Geschichten, die wir spontan erdichten. Der Plattenspieler ist ein Instrument. Ich bin da, weil man mich wegen der Impro kennt. Und die Schlagzeuger und die Bassfraktion sind krass in Aktion. Show me how, homie show. Bang, bang. Wann dann? Wenn ich jetzt, wann dann? Bantam-Gewicht. Das kann es nicht sein. Ich lasse Licht rein. Alle wollen so klein wie ein Wicht sein. Weil dann passen sie hier unter der Tür durch. Kommen rein und können die Show sehen. Geht leider nicht, die bleiben jetzt alle draußen. Draußen ist es aber heute auch schön. Es wird so langsam Sommer, es wird jetzt langsam wärmer gehen. Alle wollen jetzt wieder in den Park rein. Aber wir nicht, wir machen hier ein paar Lines. Klar, in dem Raum von dem Lou mit der Show. Und die Leute sagen hip hip hip ho. Weißt du, was ich damit mein? Nein, ist auch nicht so wichtig. Ich hab ja selber einen grünen Schein. Hey, was ist ein grüner Schein? Keine Ahnung. Hab ich mal irgendwo beim Arzt gehört und keine Planung. Ich merk mir sowas nicht, ich hab damit ja nichts zu tun. Ich habe auch keine Zeit, mich auszuruhen. Ich bin ohne Pause unterwegs für die Sache. Und jetzt bin ich hier, weil ich meinen Style mache. Du weißt doch, was das bedeutet. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, wie man Schlangen häutet. Nee, stimmt nicht, war nie Crocodile Hunter. Jetzt am Start hier scharf wie ein Panther. Wir machen ein bisschen chilliger als letztes Mal. Aber das wird jetzt ne Qual, jetzt erzähl den Witz nochmal. Check den Scheiß, das sitzt jetzt. Ich bin hier und ihr schwitzt jetzt. Hier am Start heute auch der Oscillator. Später kommen wir zu ihm und zu Vader. Der Oscillator ist der Vater von dem Luke. Kein Betrug, Luke und Trug werden immer ausgesperrt und auch ernährt, denn wir sind ja keine Unmenschen und dancen herum. Alle anderen Leute denken, alle sind hier dumm. Wir haben den Jannis am Schlagzeug am Start und den Anton am Bass auch parat. Der Lou mixt die Scheiße, schiebt auch die Platten rein und ich denke, das muss ihm alles gut gelungen sein. Wir mixen das ab, dann wird das cool. Irgendjemand wird sagen, das ist ja super cool. Das ist damit noch eine Steigerung von dem Urteil, das ich selber darüber gemacht habe. Und ich kann dazu nur sagen, hast du recht. Background Noise. Liebe Kinder, spielt mit euren Toys. Backstreet Boys, Josef to the Boys. Four on the floor, da liegen sie jetzt. Kannst du es sehen? Thank you. dazu sagen, da gibt es keine Fragen. Wir haben nichts zu klagen, wir haben auch nichts zu sagen. Keine Message, hier kein Output, und wenn doch, dann auch Schutt. Irgendwie kommt da alles zusammen, alle finden irgendwas, sind fett abgehangen. Hier bei der Homie Show geht es ab, alle wollen irgendwas davon ab. Wo sind denn die anderen MCs, die noch kommen? Ich will sie hören, sie sollen knallen wie Bomben. Und dann wollen wir die große Explosion. Ich komm vorbei, ich seh das jetzt schon. Hört euch an, wie das Ganze hier jammt. Alle sind am Start und sie sagen, das liegt im Trend. Liegt es vielleicht, ist egal. Ich bin hier, das ist noch viel wichtiger. Und die alle, die spielen zusammen. Viele Leute kommen auch zusammen. Das ist schwierig, so zu MC'n. Alle wissen das, das kann man sich nicht entziehen. Da muss man direkt dabei bleiben und direkt die anderen beneiden. Die vielen Geräte im Haus und die Knöpfe, die man braucht. Ich weiß nicht, worüber geht das? Ist egal, Alter, jeder versteht das. Das macht Spaß, das ist lustig. Wenn nicht, dann sag ich, das muss ich einfach so hinstellen, damit ich mich selber gut unterhalten fühle. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin selber ziemlich schnittig. Weiß nicht, vielleicht stimmt es gar nicht. Ist ja auch egal, Alter, ich red Japanisch. Fukushima ist in aller Munde. Wir müssen da auch trauern, aber nicht in dieser Stunde. Diese Runde ist locker. Leider ist das so Knickerbocker. Das Wort fiel mir gerade so ein. War ganz cool für den gerade so Reim. Reimte sich gar nicht so richtig. Aber ich bin ja kein Fetischist nicht. Weißt du, was ich das gesagt hab und darüber mal wieder gar nicht nachgedacht hab. Check den Jannis, wie er das Ding spielt. Ich denk mal, dass er da fett abstealt. Da hat er was drauf und die Geräte machen das alles cool. Antwort für den Basslauf. Und alle wollen davon noch mehr hören. Alle wollen, dass die ganzen Leute noch mehr hören. Alle wollen, dass die Interferenzen uns jetzt ein kleines bisschen weniger stören. Weißt du? Denn sonst wird das Ganze irgendwann scheiße. Das wollen wir nicht. Wir haben Beweise, dass das Gegenteil fett möglich ist und dass das Ungegenteil unmöglich ist. Ich erzähl Mögliches und sag dann, dass das so kläglich ist. Unerklärlich ist wie Fox Mulder. Ich bin hier, Alter, du kommst schwul da. So reden die hier in Neukölln. Aber wir nicht, denn wir wollen nur chillen. Wir sind so nette Menschen, wir haben nicht mal Muskeln. Show 3000. Alle wollen später die Live-Aufnahme direkt im Laden kaufen. Geht auch oder bei iTunes. Wir sind voll vernetzt und ich finde es gut. Jeder will das, das kostet 1000 Euro. Ich hab ein Tausi, das ist ein Teuro. Alle wollen den jetzt mal sehen. Geht leider nicht. Kann ja auch nicht gehen. Warum das so ist, das Problem ist extrem. Aber ich kann's dir nicht erklären, nee. Das wäre jetzt leider zu früh. Das geht noch nicht, morgen früh. Ist dann immer noch viel zu früh. Und jetzt noch einmal früh, früh, früh. Hey, hier ist so schön. Ich muss jetzt gehen. My brain is fucked. Spazierte durch seinen Lustgarten. Seine Geliebte wurde von ihm schon mehrmals gebissen, doch sie fand das ganz gut, denn Graf Dracula hat alle Menschen aus der Umgebung sagten, Dracula.blogspot.com nach. Funky Nation, Irritation, Global Retardation Nation, alle sind dabei. Wir machen uns high, gleich kommt auch die Polizei. Die kommen heute nämlich schon eine halbe Stunde früher als sonst vorbei. Eieieiei, was eine Sauerei. Ich bin sowieso gegen Kneipenraucherei. Meine Mutti ist da auch dabei. Ich esse einen Schnitzel und auch ein Ei. Im Sommer gehe ich mit dem Bauch auch mal frei. Komm schon Leute, jetzt geht's weiter. Alter Leiter, hier geht was für Bauarbeiter. Vorm Haus, direkt auf dem Gerüst. Sie können da nicht weg, so ein Mist. Jetzt regnet das und die sind nicht wasserfest. Müssen da die ganze Nacht übernachten. Und danach wohnen sie in Grachten, weil sie kommen direkt aus Amsterdam. Und da ist der Weg an Land sehr lang. Mit dem Schiff bist du da in einer Minute. Geht aber nicht, verzieh deine Schnute. Hier geht was ab mit dem Beat. Alle Leute wollen das wunderschöne Lied. Global Retardation ist am Start. Und wir wissen, das wird super, super hart. Da musste ich kurz mal aufstoßen von dem Getränk. Ist nicht so wichtig, die Stimme ist ein Geschenk. Ich wär gern so fingerfertig wie die anderen zwei, aber irgendwann werd ich nochmal einer von den Leuten, die euch sagen, lasst euch nie häuten. Schon gar nicht von Kannibalen in Filmen aus den 70ern. Und auch nicht von Kannibalen in Filmen aus den 80ern. Insgesamt sind Kannibalen zu vermeiden. Insgesamt sind hübsche Frauen zu beneiden. Und sie sind auch zu bekleiden. Mit Designerkleidern, gekauft in Mitte. Damit kriegst du noch immer jede Schnitte. Kostet zwar ein bisschen, lohnt sich aber voll. Vor allem für Typen, die draufstehen, toll. Die mögen das, die gehen da richtig ab. Aber ich nicht so, weil ich's nicht so hab. Denn ich bin ja nur so ein Typ, der keine Kohle hat und ist verliebt. Aber nicht in Frauen aus Mitte mit Designerklamotten. Ey, ich will nicht so eine Schnitte. Ich kauf mir eine Titte mit drei Kugeln und Sahne. Abgefahrene Sahne. Yo, hier im Ghetto sitzen wir und schreien Yes, yo. Wer lauter Yes, yo schreit, hat gewonnen. Heute bin ich's aber wie zerronnen. Ist das auch ganz schnell, morgen schreit ein anderer. Vielleicht so ein Wanderer, der kommt hier vorbei mit Geocaching-Scheiße. Weiß nicht, was das soll und wie ich heiße. Heute Horst, morgen Klaus, übermorgen Frau Inge Meisel. Beim Lou in der Bude und die ganzen Sachen, die wir machen, sollen euch direkt aus dem Stegreif flashen. weiß nicht, ob das passiert, aber wir versuchen unser Bestes, dass es massiert. Über die Gehörgänge, das Gehirn und so weiter. Ich komm vorbei, erzählen Witz und du bist heiter. Check den Bass, check das Schlagzeug, check die Synthesizer. Wenn wir irgendwas machen, machen wir damit weiter, nachdem es aufgehört hat, weil wir können gar nicht stoppen. Und alle kommen hier vorbei, die Homie-Show zu rocken. Es haben sich angekündigt viele Rapper, die hier abgehen. Ich find das ganz cool, ich würde gemeinsam mit denen abdrehen. Und alles, was wir wollen, ist eine gute Zeit haben. Wir haben nur ein Problem, aber das sind nicht Zeitfragen. Denn wir kommen hier hin und haben fett Spaß. Alle wissen, Alter, jetzt setzt's etwas. Etwas kommt jetzt, das ist der Sound direkt vom Player. Der Lou, der legt noch einen drauf, noch einen weiteren Layer. Und dann ist der Sound komplett und sehr fett. Und das finde ich auch sehr nett. Das ist nämlich dann echtes Brett. Und wenn du nicht verstehst, wovon ich spreche, schlag es nach. Im Lexikon, da steht es alles in dem Almanach. Das ist das Buch mit der geheimen Info. Und wenn du wissen willst, warum wir sind geheim, wir sind so. Das ist nicht wichtig, verstehst du es nicht, dann ist es richtig. Ich bin am Start und ich rede jetzt mal richtig vielschichtig. Viele Geschichten schichtig aufeinander, das ist richtig. Jetzt muss ich mal wieder weg von dieser Sache. Alter, ich nehm jetzt noch einen Schluck aus dieser Gerstenflasche. Was denn für ein Brett? Was für ein verdammtes Brett? Was soll das für ein Brett sein? Wie soll man das denn auffahren? Ich weiß das nicht, die Spasten haben mir gesagt, ich sollte das jetzt machen. Geht aber nicht, ich kann da nur darüber lachen. Und wir machen wieder weiter mit der Scheiße. Hier wird fett gejammt und wir produzieren Beweise, weißte. Heute Morgen war ich noch ganz, ganz leise, denn die Zahnschmerzen, die ich hatte, waren stark. Ich ging danach einfach mal zum Zahnarzt, war ganz cool, jetzt ist es wieder chillig. Nächstes Mal gehe ich da schneller hin, bereitwillig. Bereit bin ich sowieso zu jeder Zeit und insgesamt bin ich zum Jäger gefeit. Das ist leider kein Deutsch, aber das macht nichts. Wir sind am Start, weil unser Style die Macht ist. Und wenn hier einer bedeutet, was dacht das? Ey, wer sagt das? Gute Nacht, was bedeutet das schon? Denn wir gehen ja noch nicht ins Bett, die Leute aber schon. Wir sind auf, bis der Morgen graut. Und wenn das nicht geht, dann nur, weil man dem Morgen nicht mehr traut. Denn der Morgen ist anders als das Heute. Und diese ganzen Leute anders als die anderen Leute. Einige von denen sind so und andere anders. Ist egal, denn wir sind Flow und andere anders. Wir sind lustig und du bist es auch. Ich komm vorbei und pack die Witzliste aus. Und Fips Asmussen hätte seinen Narren an mir gefressen und ich würde ihn erschießen mit meinen Knarren. Ich hab davon sehr viele und ich schieß damit gerne. Hey, das stimmt gar nicht, ich wohne ja nicht in Compton. In Compton wohne ich nicht, da gehe ich auch mal besser nicht hin. Denn sonst steckt einer noch ein Messer in mich drin. Und das wollen wir nicht, denn dann würd ich ja sterben. Und du willst es auch nicht, du musst es jetzt mal lernen. Hier in Neukölln ist alles cool. Hier brennen zwar die Häuser ab und zwar nur wegen Kinderwagen. Und ich weiß nicht, was soll ich gegen Kinder sagen? Kinder sind doch nett, aber die rennen schreien draußen rum. Und das ist ja auch ganz nett, aber die rennen schreien draußen rum. Aber Kinder sind doch nett, aber die rennen schreien draußen rum. Stand heute in der Zeitung. Mm-hmm. Mach deine Pfanne aus, Lebowski. Das Comic-Heft von Conan der Barbar ist leider zerrissen. Warum denn das? Hast du kein schlechtes Gewissen? Letzte Woche war es noch ganz, jetzt finde ich es hier so ein Firlefanz. Der hat wirklich keinen Respekt, der hat den Wert der Sache nicht gecheckt. Jetzt ist das Heft kaputt, aber vorne ist eine hübsche Frau drauf. Naja, geht so. Zahlreich sind die Tavernen. Soldaten den Schleiertanz tanzen. Sie ist großartig. Was gäbe ich für eine Nacht mit dieser Frau? Yeah. Und Conan guckt ihr in den Schritt. Okay. Conan der Barbar ist jetzt der König von Kalifornien. Ist das nicht alles seltsam? Jetzt ist er da und was macht er da? Regieren, wunderbar. Ich hab gesehen, der hat keine Muskeln mehr. Muskelbär. Ach, wenn ich nur voller Muskeln wär, dann wär ich wohl Musketär. Musketier. Ich habe lange gekämpft, um so weit zu kommen, Lian. In einem weiteren Jahr bin ich vielleicht General. Ich bleibe hier. Cimmeria, du hast an meiner Seite gekämpft. Hilfst du mir, Mustafa und seine Geschöpfe zu vernichten? Ich mache dich zum Hauptmann. Sag ja! Bitte, bitte sag ja! Bei dem Grund bräuchte ich nicht mehr zu tanzen. Thank you. Hier spricht der Sender für die Rundfunkstelle in Liechtenstein. Sie hören uns auf einem 150 Meter Band. Zu Ihrem Vergnügen spielen wir eine Selektion moderner musikalischer Rhythmen. Halt, halt, halt, halt. Alles, was ich hasse, das sind die Sachen, die ich lasse. Ich trinke ein Bier aus der Flasche. Ich habe leider keine Kohle, die ich mir ziehen lasse aus eben dieser Tasche. Zum Beispiel für gezapftes Pilz. Heute nicht, aber morgen, wenn du willst. Dann verabreden wir uns am Handy oder über Facebook, das ist trendy. Dann wissen wir genau Bescheid. Treffen uns zur abgemachten Zeit. Alle sind dann dabei, ungefähr 20 Freunde, vielleicht auch noch mehr. Wir hängen ab, wir sitzen im Garten, wir können die Grillsaison kaum erwarten. Und wir treffen uns jeden Tag wieder, denn wir haben keine Jobs, Knie nieder. Unser Leben ist einfach so göttlich, weil wir irgendwie immer erklecklich genug Kohle in der Tasche haben, auf dem Tisch noch eine weitere Flasche haben. Wir sind einfach die Abhänger, deshalb kommen wir im Leben auch länger durch, vor allem untenrum. Viele finden mich oben intelligent, aber unten dumm. Andere sagen, das ist nicht so richtig. Weiß ich selber nicht, ey, was weiß ich nicht. Ziemlich viel, aber ist egal. Wir kommen vorbei, denn ich pisse mal kurz auf Toilette, während ich weiter rappe. Ich geh darüber, das Kabel ist lang. Ist ja egal, findet hier der Anhang. Lustiges Lied. Whatever happened to this situation? It's over now. Everything's gonna be over soon. Over, over, over there. Houston, wir haben Husten. Wir versuchen es mal mit Prusten. Aber geht nicht, ich muss mich räuspern. Wenn nicht morgen, dann übermorgen. Ich hab irgendwie Kloß im Hals. Und ich denk bei den Flows, dann knallt's. Check das, check die Instrumente und check die Voice-Begleitung, check die Intelligente, check den Mann am Mischpult. Ich glaub, der Mischkult, der ist heftig drauf. Ich weiß das, auch wenn er schwer beschäftigt auch mal ein bisschen genervt ist. Ist ja ganz egal, weil das Ergebnis so derb ist. Und unsere Freunde wissen's zu schätzen. Hören jetzt mal rein bei den Sätzen, die ich so sage, ich sag nicht viel. Insgesamt ist Freestyle Rap ein Spiel, das spielst du nach eigenen Regeln. Und wir regeln danach noch den Pegel, damit das Ganze irgendwie richtig mittig klingt. Keine Bässe, keine Höhen, weil die nicht so schnittig sind. Weißt du, das ist immer das Problem. Ich kann mich dessen jetzt mal genau annehmen. Ich bin nämlich hier voll verantwortlich. Alle anderen sind das wohl eher nicht. Aber wir sehen das Ganze sportlich. Wenn ich komm, sag ich ein bestimmtes Wort nicht. Aber welches, das hab ich vergessen. Was dann auch der Grund ist, warum ich das nicht sagen kann, ich hol mir was zu essen. Ich hol mir jetzt direkt noch ein Shawarma, am besten ganz warmer Döner als Beilage dazu und als Nachtisch eine Schubkarre Futterbrühe. Groove, ich bin dein Vater. All of a sudden his hand went up my skirt. All of a sudden his hand went up my skirt. Wow. Steck ihn rein. His hand went up my skirt. Steck ihn rein. Wow. Zieh ihn raus. Hand went up my skirt. Und steck ihn wieder rein. All of a sudden, steck ihn noch mal rein. My skirt. Streichel das. Besprüh's mit Speichel das. Eichelt krass. Sudden. Went up. All of a sudden, my skirt. Wow. All of a sudden. Oscillate my ass. Went up my skirt. Alle wollen immer noch hier im Haus singen. Alle wollen, dass die Instrumente klingen. Wir lassen einiges jetzt passieren. Wir lassen uns später von Thais massieren. Das ist nämlich sehr kostengünstig. Und deshalb denke ich, es ist auch vernünftig. Wir sollten das noch öfter machen. Unsere Freunde, die fangen an zu lachen. Keiner ist jetzt hier direkt dabei. Aber wir wissen, wir sind so frei. Und wenn einer, der sagt, was da Sache ist, hier vorbeikommt, dann red ich mal Tacheles. Guten Tag, es ist jetzt 20 Uhr 30 oder 21 Uhr 30. Weiß nicht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen scheiße, aber später wird's besser auf die gleiche Weise. Was geht da ab? Wir sind am Start und der steht jetzt ab. Es ist der Ständer, er ist in der Hose. Es ist der Kaffee, er ist in der Kaffeedose. Es ist der Wein ist im Weinglas, so muss das sein. Thank you. Das ist zwischen den Jahren, da die Meere Atlantis verschlangen und die prunkvollen Städte und denen des Aufstiegs der Söhne Arias ein Zeitalter gab, wie es selbst die kühnsten Träume kaum zu zeichnen vermögen. Prächtige Königreiche breiteten sich über die Erde wie blaue Schleier unter den Sternen aus. Da aber kam Conan, der Cimmeria mit dem Schwert in der Faust. Ein Dieb, ein Plünderer, ein Bandit, ein Plünderer, ein Dieb, ein Plünderer, ein Bandit, ein Plünderer. Um die edelsteinprunkenden Throne der allmächtigen Herrscher unter seinen staubigen Sandalen zu zertreten. Anfang Juli, an einem außergewöhnlich heißen Tage, verließ ein junger Mann gegen Abend seine Dachstube, die er in einem Haus der Äschen Querstraße als Untermieter bewohnte, trat auf die Straße hinaus und ging langsam, wie unentschlossen, in der Richtung zur Super-Retarder-Brücke. Auch das ist richtig. Wisdom from Wisconsin. Dr. Thunderdome. Die heeft de molenaar wel, maar die zal zeker een goudstuk voor de huur vragen. Guard heeft de beurs. Jij weet de weg, Bertrand. Op mijn duimpje. Vergezel hem dan. En Guard, je komt niet met lege handen terug. Gemeentram gom echt nummer nog eersten. Das ist viel zu laut. Das ist die Homie Show 6. Jetzt am Start für noch 6 Minuten, vielleicht auch für 8. Später haben wir Schluss gemacht. Da sind komische Figuren. Verrückt, hier kommen einfach Leute. Morgen kommen die nicht, die kommen heute. Übermorgen sind sie alle wieder weg. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre das schlecht. Denn übermorgen wird renoviert. Und wenn du das nicht gut findest, bist du nicht motiviert. Hier wird nämlich ein Pool installiert. Den hat sich der Lou auch verdient. Denn der macht sich ja immer voll die Arbeit. Und der bringt für uns seine ganze Zeit. Und hier sind auch noch der Jannis und der Anton. Und alle sind immer noch breit. ziemlich breit, damit man nicht den Sound breit gefächert, weil man darauf auch baut. Hier ist ein DJ, der legt hier die Platten auf. Und wir kommen vorbei, weil man Platten braucht. Hören wir kurz rein, ich hab zu Hause nicht mal mehr einen CD-Player. Aber hier geht noch alles und wir checken die Sache vom Vinyl auszuhacken. Wenn der Lou da Sachen reinmixt, dann klingen die ziemlich cool, nicht so getrickst, wie das bei den modernen Leuten Sache ist. Aber hier nicht, was es ist, weiß ich selber nicht. Ich weiß ja selber nicht mal, was ich rede. Wer weiß das schon? Bam, bam, bam. Tausi. Tausi. Tausi. Du bist mein ganzes Lebensglück, Tausi. Ich geb dich nie zurück, Tausi. Ich hab dich in der Tasche drin, Tausi. Du gibst meinem Leben einen neuen Sinn, Tausi hin, Tausi her. Gib mir noch ein Tausi mehr, Glas halb voll, Glas halb leer. Egal, ich lieb den Tausi sehr. Tausi in der Tasche. Ich kauf mir eine Wodkaflasche. Hab ich noch ein 990. Thank you. Gerd Banger. Homie Show. Janis, alias Jotze. Am Schlagzeug. Am Bass. Anton. Mike und Oszillator Terror. Dr. Thunderdope. Bring the home back. Spezialgast in the background. Julitschka. Und vielen Dank, Dr. Thunderdope. Dr. Thunderdope ist extrem aufmerksam heute. Your dear Lord Horst, the liquid crystal retarder. The liquid is the liquid. It's a liquid in the wood. I wanna drink with you in the sunshine now. I'm waiting for you. I'm waiting now. It's a liquid. Let's go liquid. Let's go liquid with you and me. Goodbye. Have a good night. Good day, wherever you are. The homies from the couch love you. We love you.